Auf den Vampir wartete der Tod. Hier auf einer verlorenen Welt, in einem dreckigen kleinen Verlies, lehnte der einst so stolze Riesenvampir kraftlos an der von Schimmel und Moder durchsetzten Steinwand. Ein Kettenring umschloss den dürren Hals, vier weitere seine Hände und Füße. Goran zitterte vor Angst. Er spürte bereits die Nähe der Todesengel, wusste, dass ihm ein schreckliches Martyrium bevorstand, an dessen Ende er den Tod wie einen gnädigen Erlöser begrüßen würde. Es war die Strafe, die jeden erwartete, der es wagte, sich gegen Asmodina aufzulehnen. Und wie immer würden die Todesengel ihre Arbeit äußerst gewissenhaft verrichten. Deine Zeit ist gekommen, Goran. Nein! Nein! Du brauchst keine Angst vor dem Eichenpfahl zu haben. Glaube mir, wenn er dich durchbohrt, hast du das Schlimmste bereits überstanden. Aber was habe ich euch denn getan? Du hast dich gegen uns gestellt und damit dein Leben verwirkt. Nein, nicht gegen euch, nur gegen den schwarzen Tod. Der schwarze Tod stand auf unserer Seite. Das wusste ich nicht. Deine Dummheit wird dich nicht retten. Aber wenn er auf eurer Seite stand, warum habt ihr ihn dann sterben lassen? Weil er anfing, Forderungen zu stellen. Seine Gier war uns im Weg. Jetzt ist Asmodina die unangefochtene Herrin der Finsternis. Und schon bald wird sich das Licht an ihr brechen. Ganze Legionen von Dämonen warten nur darauf, die Meere auf Erden mit Menschenblut rot zu färben. Und was ist mit Sinclair? Der hat keine Chance mehr gegen uns. Nun, da die Hölle wieder vereinigt ist. Ihn zu beseitigen ist unsere nächste Aufgabe. Und du, Goran, wirst uns dabei helfen. Ihr erwartet, dass ich mich euch anschließe, nachdem ihr mir alles genommen habt? Die Falle für Sinclair ist bereits gestellt. Noch in dieser Nacht wirst du ihn besuchen und den Köder auslegen. Nein. Du wirst ihn herlocken. Niemals! Du stößt unsere Herren zurück? Obwohl sie dir dein erbärmliches Leben schenken will? Eher sterbe ich, als dass ich die Seelen meiner Brüder verrate. Ganz wie du willst. Na, was ist das für ein Gefühl? Nur wenige Millimeter weiter und der Pfahl durchbohrt dein Herz. Zieh ihn aus! Es brennt! Natürlich. Die Spitze ist mit Weihwasser benetzt. Und jetzt frage ich dich noch ein letztes Mal. Wirst du Sinclair herlocken? Niemals! Niemals! Was soll das? Warum bringt ihr mich nicht um? Dein Stolz macht die Lage unnötig kompliziert. Zu schade. Dann können wir deinem Meister den Schmerz wohl doch nicht ersparen. Mein Meister? Myxin, der Magier. Der Verräter, der sich mit dem Licht verbündet hat, um den schwarzen Tod zu stürzen. Er lebt noch? Ja. Aber da du nicht kooperieren willst, wird er für den Rest seines Lebens eine neue Qualität von Schmerz kennenlernen. Nein, ihr dürft ihm nichts tun. Er ist sehr tapfer, dein Meister, und stark. Er wird uns lange amüsieren. Nein, bitte. Wir werden dafür sorgen, dass du seine Schreie hören kannst. Leb wohl, Goran. Halt, wartet, ich werde euch helfen. Tatsächlich? Unter einer Bedingung. Wir sind es, die hier Bedingungen stellen. Es geht mir nur um das Leben meines Meisters. Wenn ihr ihn verschont, werde ich den Sohn des Lichts herbringen. Ein eiskaltes, berechnendes Lächeln huschte über das Gesicht der Dämonin. Sie konnte den Druck, der auf Gorans schwarzer Seele lastete, beinahe körperlich fühlen. Und seine Qual löste in ihr eine diabolische Euphorie aus. Langsam schritt sie auf den Gefangenen zu und schloss die Ketten auf. Erst fiel das Eisen am Hals, dann die anderen Ringe. Goran war frei. Doch der Todesengel wusste, dass er nicht fliehen würde. Mit gesenktem Haupt ließ sich der Vampir aus dem Kerker führen und trat hinaus in eine Welt, in der es keine Sonne gab. Und dann erklärten sie ihm den Plan. Donnerstag, 19.54 Uhr, 20 Meilen östlich des Heathrow Airport, London. Achtung, Heathrow Tower, hier X-25-3. Bitte Landeerlaubnis, kommen. Ach, man hat's nicht leicht. Man hat's wirklich nicht leicht. Heathrow Tower, hier X-25-3. Hey Jungs, habt Erbarmen, ja? Mit einer latenten Ungeduld im Bauch drehte Peter Boll das Steuer vorsichtig nach rechts und beschrieb mit seiner zweimotorigen Cessna eine weitere Schleife abseits der Anflugschneisen des Heathrow Airport. Das Flugaufkommen war in den letzten Jahren drastisch angestiegen und so war es keine Seltenheit, dass sich kleine Privatmaschinen lange in der Luft halten mussten, ehe ihnen eine Bahn auf einem Nebenfeld zugeteilt wurde. Doch Peter drehte seine Runden bereits seit einer Dreiviertelstunde. Und wenn er nicht bald eine Landeerlaubnis bekäme, würde er nicht mehr rechtzeitig zu einer wichtigen, blondhaarigen Verabredung kommen. Herrgott nochmal, was ist denn da unten nur los? Achtung, Heathrow Tower, hier X-25-3. Mir geht langsam der Sprit aus. Kommen! Achtung, Landeerlaubnis auf Bahn 8 über 44-9. Na endlich. Verstanden, Tower. Ende und aus. Okay, Schätzchen, dann wollen wir doch mal ein bisschen auf die Tube... Blut! Mein Gott! Ich brauche dein Blut! Nicht! Der Vampir fetzte mit seinen gewaltigen Krallen das Pilotenhemd auf, sah den Hals, die Ader, in der das Blut pochte. Peter wollte kämpfen, riss seine Arme hoch, doch Goran drückte sie zur Seite wie lästiges Astwerk. Tief bohrte der Vampir seine Zähne in den Menschenhals, riss und zerrte, bis die Schlagader platzte. Dann trank er in gierigen Zügen von dem pulsierenden Blutschwall. Peter wollte schreien, doch aus der zerfetzten Luftröhre drang nur ein nasses Gurgeln. Vergeblich versuchte er, den massigen Körper des Dämons von sich zu drücken. Dem Ersticken nahe spähte er durch das rot gesprenkelte Seitenfenster, sah die Baumwipfel des angrenzenden Waldes dicht unter der Maschine vorbeirasen, als der Druck plötzlich von ihm wich. Er ist weg, schoss es Peter durch den Kopf. Instinktiv griff er nach dem Steuerknüppel und... Doch in seinen Armen war bereits keine Kraft mehr. Und zwei Atemzüge später folgte der Aufprall. Das Kerosin explodierte, vergrub die Trümmer unter einem Flammenmeer. Und so blieb dem Piloten Peter Boll ein untotes Dasein erspart. Das Jahrtausend war noch jung. Die Menschheit hatte der Natur viele Geheimnisse entrissen. Wissenschaft und Technik verdrängten den Glauben an das Übernatürliche. Doch das Böse existierte. Und es war schlau. Aus dem Dunkeln griff es an und holte sich seine Opfer. Geister, Dämonen, die Ausgeburten der Hölle, sie alle warteten auf den Tag, an dem Satan die Herrschaft auf Erden übernehmen und die Menschheit in Unheil und Chaos stürzen würde. Doch einer war ausersehen, gegen die Mächte der Finsternis zu kämpfen. Dämonen nannten ihn den Sohn des Lichts. Seine Freunde nannten ihn den Geisterjäger. Sein Name war John Sinclair. Donnerstag, 19.33 Uhr, University Hospital, London. Bis Anfang nächster Woche? Ich weiß auch nicht, was die Ärzte so interessant an mir finden. Ich dachte, deine Schulterwunde würde gut verheilen. Das tut sie auch. Aber ich bin immer noch nicht fit genug, um alleine durch den Park zu wandern. Sowas nehmen die einem hier übel. Kann ich einen Tee haben? Bedien dich. Nein, nicht aus dieser Kanne. Warum nicht? Die ist von Bill. Und? Bills Tee schmeckt ganz fürchterlich. Ach komm. Der bekommt dir nicht. Jane, nicht. Ah, verstehe. Tee von Bill, na klar. Schraub die Kanne zu. Wenn Schwester Genoveva das riecht, sperrt sie mich in eine Gummizelle. Ihr habt doch echt nicht mehr alle auf der Latte. Jetzt schimpf nicht mit mir, erzähl mir lieber das Neueste vom Yard. Eigentlich hat mir Sir James ja verboten, mit dir über die Arbeit zu sprechen. Ist denn was passiert? Nicht direkt. Will Malmann hat angerufen. Und? Er überlegt, ob er seinen Job aufgeben soll. Oh, davon hat er mir gar nichts erzählt. Bisher hat er auch nur mit Sir James darüber gesprochen. Was hat er denn vor? Wie es scheint, will er sich ganz der Dämonenbekämpfung hingeben. Ach du liebe Zeit, hoffentlich kann ich ihm das ausreden. Willst du ihn anrufen? Gleich morgen früh. Ist vielleicht keine schlechte Idee, wenn... So, Mr. Sinclair, jetzt gibt's lecker was zu essen. Ich hab's befürchtet. Das ist aber schön, dass wir uns so freuen. Sehen Sie, Schweinekotelett mit Kartoffelbrei. Und was ist das? Erbsenpüree, brav aufessen. Und danach nehmen Sie noch die hier gegen das Fieber. Vaseline steht da vorne. Aber ich hab doch gar kein Fieber mehr. Und so soll's auch bleiben. Oder soll ich Ihnen die verabreichen? Nein, nein, einmal hat gereicht. So, und jetzt guten Appetit. Danke, den werde ich brauchen. Du meine Güte. So langsam verstehe ich, warum du einen stärkeren Tee brauchst. Jane, kannst du mir einen Gefallen tun und dieses Ding diskret draußen verschwinden lassen? Das ist das Kotelett, oder? Mach dich nur über mich lustig. Ist schon in Ordnung, Schatz. Ich komme morgen wieder. Sehnsüchtig sah ich Jane nach, wie sie durch die Tür nach draußen verschwand. Zwar hatte mir Sir James ein sehr gutes Einzelzimmer mit eigener Dusche und Pay-TV besorgt, doch ich vermisste meine Wohnung und ob sie es glauben oder nicht, auch meinen Schreibtisch. 3 Tage waren seit der entscheidenden Schlacht gegen den Schwarzen Tod vergangen und ich brannte darauf zu erfahren, welche Veränderung mein Sieg in der Hölle bewirkt hatte. So würgte ich tapfer einige Bissen runter und legte mich in der Hoffnung schlafen, bald wieder auf den Beinen zu sein. Dabei ahnte ich nichts von dem Unheil, das ich buchstäblich über meinem Kopf zusammenbraute. Maxine. Verschwinde, Asmodina. Ich bin beschäftigt. Oh, was ist denn? Kannst du den Weihrauch nicht vertragen? Was willst du? Ich will dich leiden sehen, du Wurm. Es ist schon verblüffend, wie sehr du auf deinen Vater rauskommst. Siehst du das große Gefäß auf dem Regal über dir? Ja. Das ist Weihwasser. Wenn meine Dienerin den Hahn öffnet, werden in regelmäßigen Abständen Tropfen auf deinen Kopf fallen. Wie ärgerlich. Jetzt hast du mir die ganze Überraschung verdorben. Dein Humor wird dir noch vergehen, wetten? Lieber nicht. Goran lebt. Ich habe ihn freigelassen. Was? Der schwarze Vampir befindet sich bereits auf dem Weg zu John Sinclair, um ihm von deiner Gefangenschaft zu berichten. Von meiner Gefangenschaft? Warum? Damit er kommt, dich zu befreien. Hast du den Verstand verloren? Der Sohn des Lichts hasst uns Dämonen. Er würde mir niemals helfen. Bist du dir da so sicher? Immerhin hast du mit ihm gegen den schwarzen Tod gekämpft. Ich baue darauf, dass Sinclair dich nicht ohne weiteres sterben lässt. Dann baust du auf Sand. Er wird kommen. Und tief in deinem Inneren weißt du, dass ich recht habe. Was ist mit Goran? Er stirbt noch in dieser Nacht, sobald er seine Aufgabe erfüllt hat. Du willst ihn umbringen? Aber er hat doch schon alles verloren. Wenn du ihn verschonen würdest, wäre... Es geht mir nicht um ihn, du Tor, sondern um dich. Sein Tod wird dich tief treffen. Und dieses Leid möchte ich mir nicht entgehen lassen. Eines Tages wirst du dafür bezahlen, Asmodina. Mag sein. Aber diesen Tag wirst du nicht mehr erleben. Los, öffnet den Hahn! Mit Vergnügen, Gebieterin. Ja, macht nur, quält mich. Tötet mich, wenn ihr wollt. Aber meinen Willen werdet ihr niemals brechen. Das hoffe ich sogar. Wo bliebe denn sonst der Spaß? Kommt! Noch nie hat ein Bündnis der Hölle lange gehalten, hörst du? Noch nie! Deine Macht wird zerfallen. Wenn nicht von außen, dann von innen. Das verspreche ich dir. Mal sehen, wie sein Gesicht morgen aussieht. Ja, Gebieterin. Ha ha ha ha. Was? Ach, verdammt, wo ist denn der Lichtschalter? Oh, scheiße, das wollte ich doch gar nicht. Was ist hier los? Nichts, ich wollte nur das Licht einschalten und habe versehentlich den Notruf gedrückt. Warten Sie, hier oben ist der Lichtschalter. Ja, ich weiß. Wollen Sie aufstehen? Nein, ein Geräusch hat mich geweckt. Was für ein Geräusch? Ein Schlagen oder Klopfen, als ob etwas... Von einer Sekunde zur nächsten wurde Schwester Genoveva kreidebleich. Ich folgte ihrem vor Angst erstarrten Blick und sah einen großen Schatten, der sich draußen vor der Fensterscheibe bewegte. Ein schwarzer Vampir schoss es mir durch den Kopf. Und während ich instinktiv nach meinem Kreuz griff, bohrten sich die Finger des Dämons in den Metallrahmen und drückten das gesamte Fenster aus der Fassung, als wäre es aus Pappe. Zurück, Schwester, zurück! Jetzt hole ich dich, mein Täubchen. Oh, er kommt auf mich zu. Halt, keinen Schritt weiter. Wehr dich nicht, meine Schöne. Ich weiß, dass du es nötig hast. Oh, oh Gott, das... Schwester! Lass sie schlafen, es ist besser für sie. Was willst du hier? Ich soll dir eine Botschaft überbringen. Von wem? Von meinem Meister, Myxin. Er bittet dich um Hilfe. Myxin, wo ist er? Asmodina hat ihn. Ich konnte mich aus ihrer Gefangenschaft befreien. Aber mein Herr leidet entsetzliche Qualen in ihrem Reich. Warum sollte ich ihm helfen? Weil er der Einzige ist, der dir im Kampf gegen Asmodina zur Seite steht. Dein Meister ist ein Dämon. Er handelt nur aus purem Eigennutz. Dann lass ihn sterben. Aber bedenke, dass du ohne sein Opfer den schwarzen Tod niemals besiegt hättest. Also gut, vielleicht werde ich ihm helfen. Wie komme ich zu ihm? Dieser Kristall bringt dich in seine Nähe. Hier. Er ist warm. Ja, ich weiß nicht, wie man ihn aktiviert. Er hat mir bei der Flucht geholfen und er wird dich... Vorsicht! Die Warnung kam zu spät. Der Todesengel war kaum hörbar an das zerschmetterte Fenster herangeflogen und hatte mit seiner Armbrust auf den Vampir geschossen. Noch bevor Goran reagieren konnte, schlugen zwei Pflöcke aus massivem Eichenholz in seine Brust. Entsetzt stolperte er zurück, sah in das kalt lächelnde Gesicht seiner Mörderin und begriff plötzlich, dass er alles falsch gemacht hatte. Tod den Feinden, Asmodina! Hey, Mann, stopp! Oh Mann, das kann ja heiter werden. Schwester? Hey, Schwester Genoveva, kommen Sie zu sich. Na los jetzt, werden Sie wach. Wer ist da? Verdammt nochmal, was ist das? Wer ist in meinem Kopf? Fremde Gedanken waren plötzlich in mein Gehirn geströmt, drängten meinen eigenen Willen zurück. Ich kämpfte gegen die Stimmen an, doch sie ließen sich nicht vertreiben. Der Kristall. Er musste die Ursache für diesen unheimlichen Gedankenangriff sein. Wie in Trance ging ich zurück zu meinem Bett, auf das ich den Stein gelegt hatte. Er leuchtete nun in einem tiefen, pulsierenden Rot, das mich magisch anzog. Zu keinem klaren Gedanken mehr fähig, streckte ich meine Hand aus. Ich musste den Kristall nehmen, ihn berühren. Riley? Doktor, kommen Sie schnell! Notfall auf der 9! Was ist passiert? Das weiß ich nicht genau. Der Patient, er stirbt! Er stirbt? Ja, Sir. Mr. Sinclair, sein Herzschlag... Rühren Sie sich nicht von der Stelle. In 30 Sekunden bin ich bei Ihnen. Sauerstoff, schnell! Ja, Sir. Lassen Sie mich ran, Schwester. Ja, Sir. Blutdruck? Mm-mm. Sauerstoff! Sauerstoff! Ja, sofort. Und... Nichts! Wo bleibt der Defibrillator? Professor Higgins ist auf dem Weg! Er reagiert überhaupt nicht. Zeit? 2:30. Blutdruck? Immer noch nichts. Wir verlieren ihn. Paul? Professor Higgins hier. University Hospital. Professor. Ich habe leider eine schlechte Nachricht für Sie. Bei Ihrem Mitarbeiter, Mr. Sinclair... wurde vor einer knappen Stunde der Tod festgestellt. Wie bitte? Leider kam für ihn jede Hilfe zu spät. Als wir ihn fanden, hatte seinen Herzschlag offenbar schon lange ausgesetzt. Das ist unmöglich. Meine Kollegen haben alles getan, was in ihrer Macht stand. Es tut mir leid, Sir. Wo ist er jetzt? Ich verstehe nicht. Wo ist John jetzt? Nun, der Leichnam wird in diesen Minuten abgeholt. Bewegen Sie ihn nicht von der Stelle. Sorgen Sie dafür, dass ihn niemand anrührt. Aber was? Wenn irgendetwas mit der Leiche passiert, mache ich Sie persönlich dafür verantwortlich. Ich bin so schnell wie möglich bei Ihnen. Freitag, 9.12 Uhr, Harrods, Knightsbridge, London. Ausgezeichnet, wirklich. Ach Gott, mit Ihrer Figur können Sie ja fast alles tragen. Na klar doch. So, das nehmen wir mit. Und hier vorne haben wir noch eine ganz auserlesene Kollektion von Abendkleidern. Aus wunderbarem Satin. Nein, vielen Dank. Ich möchte jetzt lieber die Bluse anprobieren. Ich wusste es, natürlich. Kommen Sie, ich bringe Sie zur Umkleide. Als die aparte, schwarzhaarige Schönheit der geschäftigen Verkäuferin den breiten Gang zu den Kabinen folgte, drehten sich Männer und Frauen gleichermaßen nach ihr um. Jeder hätte sofort geglaubt, dass die junge Frau in der Modebranche tätig war. Doch Damona King stand beruflich alles andere als im Scheinwerferlicht der Öffentlichkeit. Sie war eine weiße Hexe, die ihrer Mutter am Sterbebett versprochen hatte, das Böse zu bekämpfen. Und während der Konzern, den sie von ihrem Vater geerbt hatte, in den Händen ausgezeichneter Manager lag, wartete Damona darauf, dass ihr wichtigstes Utensil im Kampf gegen Geister und Dämonen, ein kleiner, unscheinbarer Stein, den sie ständig bei sich trug, sie vor den Mächten der Finsternis warnen würde. Denn als Hexe brauchte sie das Böse nicht zu suchen. Das Böse suchte sie. So, hier bitte Ihre Bluse. Danke. Ach, und wenn Sie etwas brauchen, rufen Sie mich einfach. Ich bin immer in der Nähe. Ja, sicher. Du meine Güte, kriegt ihr etwa Provision? Was erlauben Sie sich? Es tut mir leid. Machen Sie den Vorhang zu, ich bin halbnackt. Natürlich. Entschuldigen Sie. Hey, was? Lassen Sie mich los. Gehen Sie aus der Kabine. Er braucht dich, Damona. Was? Was ist mit Ihrer Stimme? Du musst ihm helfen. Oder das Gleichgewicht wird dauerhaft geschädigt. Mutter? Bist du das? Den Stein. Ruf ihn an. Mutter, was meinst du? Wem muss ich helfen? Mutter! Warum sehen Sie mich so an? Was haben Sie gerade zu mir gesagt? Na, dass Sie mich jederzeit rufen können, aber da war ich noch auf der anderen Seite des Vorhangs. Ah! Was mache ich denn hier? Wieso fasse ich Sie an? Bleiben Sie ganz ruhig, ich kann es Ihnen erklären. Ich guck nicht hin, ich habe nichts gesehen. Entschuldigen Sie. Ist ja in Ordnung, es ist nichts passiert. Nein. Ja, alles in Ordnung. Machen Sie weiter, bitte. Danke. Damonas Blick blieb auf dem eilig zugezogenen Vorhang haften, als könne sie durch den Stoff der nun völlig kopflos durch die Abteilung stolpernden Verkäuferin hinterhersehen. Zweifelsfrei war es der Geist ihrer toten Mutter gewesen, der in die ahnungslose Frau gefahren war. Und Damona hatte auch nicht zum ersten Mal mit ihrer Mutter gesprochen. Über den Stein war sie schon oft mit ihrem Geist in Kontakt getreten. Aber nie zuvor hatte ihre Mutter den ersten Schritt gemacht. Etwas Schlimmes musste passiert sein. Jemand befand sich in großer Not. Hastig griff die weiße Hexe hinter ihren Hals und löste die Kette, an der der geheimnisvolle schwarze Stein hing. Konzentriert blickte sie auf die ölig glänzende Oberfläche, suchte etwas in dem Kleinod zu erkennen. Oh verdammt, das darf doch nicht. Das ist doch... Und? 36,5. Das ist unmöglich. Zeigen Sie her. Tatsächlich? Sie haben recht. Hören Sie, Doc. Ich habe in diesem Krankenhaus schon Temperaturen gemessen, als Ihre Nahrung noch flüssig war. Glauben Sie, ich wüsste nicht, wie man mit einem Thermometer umgeht? Vielleicht ist es kaputt. Es ist schon das dritte. Geben Sie mir die Spritze. Sie wollen in seinen Tränensack stechen? Nun, er ist klinisch tot. Herzschlag und Atem sind nicht messbar und die Pupillen kontrahieren nicht mehr. Was schlagen Sie denn vor, Schwester allwissend? Ich hab ja nur gefragt. Ruhig jetzt. Ja, Dr. Freiley? Ah, Professor Higgins. Gut, dass Sie da sind. Dies hier ist Superintendent Powell von Scotland Yard. Er möchte den Leichnam inspizieren. Inspizieren? Warum steckt denn eine Spritze in Johns Auge? Nicht in seinem Auge, dicht darunter. Ziehen Sie sie raus, Schwester. Was ist hier los? Ich stehe vor einem Rätsel. Der Patient ist tot, reagiert auf absolut keinen unserer Tests, aber seine Körpertemperatur sinkt nicht. Bitte? Sehen Sie selbst. Das Thermometer zeigt 36,5 Grad Celsius. Ich wusste es. An so einer Schulterverletzung stirbt man nicht. Hey, was machen Sie hier? Schon gut, die beiden gehören zu mir. Wir konnten nicht schneller kommen, Sir James. Oh Gott, John! Was ist mit ihm? Das wissen wir nicht genau. Klinisch ist er tot, aber seine Körpertemperatur geht nicht runter. Was? Haben Sie sein Blut auf Metabolite untersucht? Natürlich. Von Leichenstarre keine Spur. Was ist mit ihm passiert? Schwester Genoveva hat ihn heute früh gefunden. Ja, ich kam in sein Zimmer und da lag er. Einfach so. Berichten Sie von dem Fenster. Was für ein Fenster? Tja, das ist eine verrückte Geschichte. Das Fenster in seinem Zimmer war völlig zerstört. Also war jemand bei ihm? Ich habe niemanden gesehen, ehrlich. Vielleicht hat er das Fenster selbst zertrümmert. Warum sollte John so etwas tun? Ein letzter verwirrter Akt, kurz vor dem Exitus. Ist alles schon vorgekommen. Moment mal, noch ist John nicht tot. Aber ich bitte Sie, wer sollte denn von außen in das Zimmer des Patienten eindringen? Wir sind hier im 7. Stock. Sie haben ja keine Ahnung, wozu unsere Gegner fähig sind. Ach was. Und fliegen können Sie auch, ja? Meine Herren, bitte, das bringt uns doch nicht weiter. Dürfen wir vielleicht einen Moment mit Schwester Genoveva alleine sprechen? Alleine? Bitte, nur für ein paar Minuten. Sie wollen, dass wir gehen? Ja. Das ist mir zwar in meiner ganzen Laufbahn noch nicht passiert, aber bitte. Ich danke Ihnen für Ihr Verständnis, danke. So, Schwester, und jetzt erzählen Sie uns bitte die Wahrheit. Die Wahrheit? Das war die Wahrheit. Glauben Sie, dass ich Ihnen etwas vorlüge? Das trifft den Punkt ziemlich genau. Hören Sie, Sie brauchen keine Angst zu haben, dass wir Sie für verrückt erklären. Ich habe keine Angst. Auch nicht vor Ihren Vorgesetzten? Ich habe nichts gesehen. Und dabei bleibe ich. Auch kein Wesen mit großen Flügeln? Woher wissen Sie? Wir alle kennen diese Wesen. Sie sind eine Gefahr für die Menschheit. Und ich denke, dass Sie etwas mit dem Zustand unseres Kollegen zu tun haben. Aber wenn Professor Higgins davon erfährt, bin ich so gut wie gefeuert. Was immer Sie jetzt sagen, bleibt unter uns. Das verspreche ich Ihnen. Kommen Sie. Erzählen Sie uns, was Sie gesehen haben, bitte. Da war dieses Monstrum. Ein Mann mit großen Flügeln und spitzen Zähnen. Er zerstörte das Fenster und kam auf mich zu. Und dann wurde mir plötzlich schwarz vor Augen. Als ich wieder wach wurde, lag Mr. Sinclair regungslos auf dem Boden und hielt den Kristall in seiner Hand. Welchen Kristall? Dort, in seiner rechten. Er hat sie zur Faust geballt. Moment, ich sehe nach. Ich glaube, mein Schwein pfeift. Was ist das für ein Stein, Jane? Ich weiß nicht. Sieht aus, als wäre er in die Handfläche eingewachsen. Mir war das alles zu viel. Ich musste erst mal wieder zu mir kommen. Verstehen Sie, ich habe Mr. Sinclair nicht im Stich gelassen. Das behauptet doch auch niemand. Ganz im Gegenteil. Vielleicht haben Sie ihm gerade das Leben gerettet. Der Stein ist ungewöhnlich warm. Fühlt sich ein wenig so an wie das Kreuz. Ob zwischen dem Stein und dem Kreuz eine Verbindung besteht? Möglich. Mal sehen. Was hast du vor? Ich nehme John das Kreuz ab und berühre damit den... Zuko, nicht! Um Himmels Willen! Was ist denn? Leg das Kreuz zurück auf Johns Brust, schnell! Oh mein Gott! Er wird durchsichtig! Verdammt! Das Kreuz prallt von Johns Körper ab! Er löst sich auf! Scheiße! Hätte ich doch bloß meine Finger bei mir gelassen! So tut doch was, er verschwindet! Hallo? Hallo? Mist, wo bin ich denn hier gelandet? Es hatte mich wieder mal in eine albtraumhafte, felsige Wüstenlandschaft verschlagen, über die ein heißer Wind dichte Staubschleier trieb. Doch etwas war anders als sonst. Die Hitze wäre unter normalen Umständen unerträglich gewesen. Doch mir machte sie nicht das Geringste aus. Auch der Staub hätte mir zusetzen müssen. Dabei konnte ich völlig normal atmen. Je weiter ich ging, desto brutaler wütete der Sandsturm. Schon bald konnte ich meine Hand vor Augen nicht mehr sehen, hörte das orkanartige Heulen des Windes und schritt doch unbehelligt weiter voran. Und dann plötzlich trat ich aus dem Inferno, als hätte ich das Auge eines Hurrikans erreicht. Ach du liebe Zeit. Hey, du! Was machst du hier? Wie bist du hier hingekommen? Was mich im Inneren des Sturms erwartete, war so unglaublich, dass ich im ersten Moment zweifelte, überhaupt wach zu sein. Keine 20 Meter von mir entfernt stand eine riesige Burg mit 4 hohen Türmen, die wie gewaltige Zigarren in den Himmel stachen. Das imposante Bauwerk wurde von einer gigantischen, sich ständig drehenden Wand aus Sand und Staub umgeben. Es schien, als hätte sich der Sturm wie ein Schutzwall um die Festung gelegt. Ein Todesengel, der vor dem hohen Eingang Wache hielt, kam aufgeregt auf mich zu. Optisch glich die todbringende Schönheit Gorans Mörderin aufs Haar. Wie du hier hingekommen bist, habe ich gefragt. Das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Los, vorwärts! Ich werde dich zu Asmodina bringen. Und wenn ich nicht will? Beweg dich oder du wirst... Wie hast du das gemacht? Mein Arm ist durch dich einfach hindurchgegangen. Vielleicht bin ich ja tot. Das gibt's doch nicht. Was bist du? Glauben Sie mir, so ganz wohl ist mir im Moment auch nicht... Was ist los? Mein Auge! Jemand sticht mir ins Gesicht! Hey, was soll das? Diese Schmerzen! Verdammt! Was war das denn? Ich habe dich nicht angerührt. Mir war, als hätte jemand eine Nadel in meinen Tränensack gestoßen. Spar dir deine Ablenkungsmanöver. Du wirst Asmodina nicht entkommen. Das war kein Ablenkungsmanöver. Das hat echt wehgetan. Wie auch immer. Du kommst jetzt mit, oder? Halt! Lass ihn! Ich werde mich persönlich um ihn kümmern. Aus dem Eingang war ein ebenso schönes wie angsteinflößendes Geschöpf getreten. Eine Frau, der das brandrot leuchtende Haar in Locken bis auf die Schultern fiel. Ihr Gesicht war blass, die Haut marmorfarben, in ihren Pupillen brannte das Feuer der Hölle. Und die beiden Teufelshörner, die aus ihrer Stirn wuchsen, ließen keinen Zweifel zu. Asmodina, die Tochter Satans, war gekommen, um mich in ihrem Reich zu begrüßen. Wie schön, dass du meiner Einladung gefolgt bist, Sohn des Lichts. Von einer Einladung wusste ich gar nichts. Ich habe versucht, ihn gefangen zu nehmen, Gebieterin. Ja, das habe ich gesehen. Doch leider hat der Kristall nur seinen Geist hergebracht, nicht seinen Körper. Ich bin also gar nicht vollständig? Offensichtlich schützt dich dein Kreuz davor, ganz in mein Reich einzutauchen. Aber keine Sorge, früher oder später wird deine leibliche Hülle folgen. Spätestens, wenn man dir das Kreuz im Diesseits abnimmt. Ha, glaubst du wirklich, meine Freunde wären so blöd? Er hat was? Nun ja, Er hat sich aufgelöst. Wann? Vor wenigen Sekunden. Das ist doch wohl nicht Ihr Ernst! Schwester, was ist hier passiert? Mr. Zuko hat das Kreuz abgenommen und dann begann sich der Patient langsam aufzulösen. Haben Sie in unserer Abwesenheit Drogen genommen? Das ist ein Skandal. Raus aus meinem Hospital! Das ist nicht Ihr Hospital, Professor Higgins. Und ich brauche Sie hoffentlich nicht darauf hinzuweisen, dass dieser Fall bis auf Weiteres Verschlusssache des Yard bleibt. Ach was? Haben Sie etwa auch X-Akten? Was wissen Sie schon von X-Akten? Beruhigt euch, Leute. Diese Streiterei bringt uns nicht weiter. Zuko hat recht. Wir müssen irgendwie herausfinden, wohin John verschwunden ist. Vielleicht kann uns Madame Altari weiterhelfen. Madame wer? Altari. Sie ist eine Wahrsagerin, die Kontakt zum Jenseits aufnehmen kann. Eine Wahrsagerin? Hören Sie, Mrs. Potter, was Sie uns hier auftischen, klingt dermaßen verwirrt, dass ich Sie einweisen lassen könnte. Mäßigen Sie sich. Ich denke gar nicht daran. Wenn Sie mich jetzt entschuldigen würden, es gibt in diesem Haus noch andere Patienten. Welche, die bleiben, wenn ich komme? Es wäre besser, wenn Sie blieben, Mr. Friley. Wer sind Sie? Was machen Sie hinter der Tür? Ich habe darauf gewartet, dass Sie sie öffnen. Schließlich habe ich gespürt, dass Sie rausstürmen würden. Mrs. King? Richtig, Sir James. Mein Name ist Damona King. Ich bin das, was man eine weiße Hexe nennt. Damona King? Ja, natürlich. Von Ihrem Unternehmen liest man häufiger in den Börsennachrichten. Tarnung, Mrs. Collins. In Wirklichkeit bin ich eine Art schottisches Pendant zu Mr. Sinclair. Dann sind Sie gekommen, um ihm zu helfen? Wenn es dafür nicht schon zu spät ist. Na, wie Wie fühlt sich das an, jetzt, wo du deinen Körper wieder hast? Verdammt, wenn ich rauskriege, wer mir das Kreuz abgenommen hat. Das war für deine Impertinenz gegenüber der Gebieterin. Das reicht, meine Schöne. Wir wollen doch nicht, dass er später keine Kraft mehr hat. Außerdem ist es an der Zeit, ihn zu Myxin zu bringen. Myxin? Ja. Der kleine Magier ist so am Ende, dass ich ihm etwas falsche Hoffnung machen möchte. Los jetzt! Ja, Gebieterin! Der Todesengel lenkte mich durch ein Labyrinth aus Gängen, Treppen und engen Stollen. Nirgendwo gab es Fenster. Nur Fackeln erhellten die nackten Steinwände. Nach einigen Minuten drang bereits das Stöhnen an meine Ohren. Es klang so verzweifelt, dass es mir kalt den Rücken runterlief. Irgendjemand wurde schrecklich gequält. Und je lauter das Stöhnen wurde, desto sicherer war ich, Myxin zu hören. Schließlich erreichten wir eine schmale Tür, die in ein Verlies führte. Rein da mit dir! Ich war direkt hinter dem Eingang stehen geblieben. Was ich sah, war grauenhaft. Das Weihwasser hatte einen Teil von Myxins Gesicht regelrecht weggebrannt. Schwach hing er in den Ketten, doch als er mich sah, huschte ein Lächeln über seine geschundenen Lippen. John Sinclair, du bist wirklich gekommen. Warte, ich drehe den Hahn zu. Danke. Ich danke dir. Mein Gott, was haben sie mit dir gemacht? Hast du Goran gesehen? Ja, er war bei mir. Und? Asmodina hat ihn töten lassen. Oh nein. Es tut mir leid, Myxin. Damit sind die schwarzen Vampire für immer ausgerottet. Jetzt bin ich ganz auf mich alleine gestellt. Nur nicht den Mut verlieren. Willst du mir etwas Schutz geben? Sieh dich doch nur mal an. Du bist im Pyjama hier. Oh, ich wusste nicht, dass man besonders gekleidet sein muss, um dich retten zu dürfen. Hast du dein Kreuz bei dir? Nein. Und wie willst du dich dann gegen Asmodina wehren? Mir wird schon was einfallen. So ein Unsinn. Sie ist wesentlich stärker als wir beide zusammen. Es wird ihr Spaß machen, uns sterben zu sehen. Es ist soweit. Die Spiele sind eröffnet. Der Wehrtiger wartet auf euch. Es wird nicht leicht sein, in die Graue Galaxis einzudringen. Die Graue Galaxis? Ja, so nennt sich das Reich der Höllentochter. Es liegt an einem Ort, den selbst die Finsternis fürchtet. Und wie wollen Sie dorthin kommen? Mein Stein ist das Verbindungsglied zwischen dem Diesseits und dem Jenseits. Er wird meinen Geist zu John führen. Könnten Sie bitte die Vorhänge zuziehen, Dr. Freiley? Ich hätte vorhin doch gehen sollen. Und nun setzen Sie sich bitte hin und bilden einen Kreis. Ich auch? Es fällt mir bestimmt nicht leicht, einen Ungläubigen wie Sie um Hilfe zu bitten. Aber je mehr Menschen an dieser Sitzung teilnehmen, desto stärker wird meine Macht sein und desto größer sind unsere Chancen. Also bitte, meine Macht sollen Sie haben. Sollen wir uns die Hände reichen? Ja, aber ich muss Sie alle nachdrücklich warnen. Was immer auch geschehen mag, unterbrechen Sie den Kreis nie. Die Magie würde außer Kontrolle geraten und ich könnte dann für nichts mehr garantieren. Solange der Kreis aber geschlossen bleibt, sind wir sicher. Haben das alle verstanden? Verstanden. Ja, verstanden. Verstanden. Gut, dann lassen Sie uns mit der Beschwörung beginnen. Damona King setzte sich in die Mitte des Kreises, legte ihren Stein achtsam auf die linke Handfläche und senkte den Kopf. Dann schloss sie ihre Augen und erstarrte. Für einige Minuten geschah nichts. Sie alle saßen still da, beobachteten Damona, auf deren Stirn sich nun kleine Schweißperlen bildeten. Und dann sprach sie. Leise murmelte die junge Frau Beschwörungsformeln, Worte, die von den anderen nicht verstanden wurden. Plötzlich gab es eine Reaktion. Der Stein begann zu glühen, leuchtete auf wie eine kleine Sonne. Der Schein tauchte die Gesichter der Anwesenden in ein gespenstisches Rot. Die Luft in dem Zimmer wurde kälter. Damona stöhnte. Und dann schossen kleine Flammen aus dem Stein, beschrieben in der Luft zwei Ovale, aus denen sich nach und nach die Silhouetten zweier menschlicher Körper kristallisierten. Seht nur! Sie hat John gefunden! Ja! Aber er ist nicht alleine. Das ist doch alles Unfug. Das mache ich nicht mehr mit. Was tun Sie da, Riley? Halten Sie meine Hand fest. Ich will hier weg. Lassen Sie mich los. Riley, nicht. Sind Sie wahnsinnig? Ich sagte, Sie sollen mich loslassen. Autsch, Sie tun mir weh. Eher breche ich jeden Knochen in Ihrer Hand, als dass ich Sie jetzt loslasse. Boten der Finsternis, seht, nach wem wir verlangen. Diese da gehören in unsere Welt. Wir befehlen euch, die Gefangenen der ewigen Dunkelheit freizugeben. Verdammt, lassen Sie mich los! Freilich nicht! Ich will hier weg! Der Kreis! Wer hat den Kreis unterbrochen? Ah, oh, meine Hand! Ich werde gegen Sie Anzeige erstatten! Halten Sie endlich Ihre Klappe! Oh Gott, er ist hier! Wer ist hier? Was haben Sie getan, Freilich? Hören Sie mit diesem Geschwätz auf! Ihre Lichtshow hat doch nur bewiesen... Na toll. Sollen wir etwa da rausgehen? Das scheint eine Art verlassene Arena zu sein. Nicht ganz. Sieh mal, wer da oben auf dem Wehrgang steht. Tretet näher! Ich, die absolute Herrscherin der Hölle, erteile euch hiermit die große Ehre, zu meinen Füßen sterben zu dürfen. Na, großartig. Macht und Größenwahn in einer Person. Los, rein da mit euch! Und wenn ich lieber hier bleiben will? Soll ich dir erst einen geweihten Pflock ins Bein schießen? Nicht, Myxin! Ganz egal, was uns da draußen erwartet. Verletzt hast du nicht die geringste Chance. Ach, die haben wir doch so oder so nicht. Mann, reiß dich zusammen. Also gut, ich komme mit dir. Bin gespannt, was uns jetzt erwartet. Hast du vorher nicht gehört, was der Todesengel gesagt hat? Er sprach von einem Wehrtiger. Bist du deshalb so nervös? Hast du eine Ahnung? Die Wehrtiger sind seit Ewigkeiten ultimative Tötungs- und Bestrafungsmaschinen. Ihr Biss verletzt Menschen und Dämonen gleichermaßen. Wenn sie dich kriegen, fressen sie dich bei lebendigem Leib. Und da ihnen ihre Beute nur schmeckt, solange das Blut zirkuliert, geben sie dir keinen Gnadenstoß, sondern lassen dich lange leben. Oh, das klingt aber nicht besonders freundlich. Ich selbst habe früher viele Hinrichtungen dieser Art beobachtet. Ein Wehrtiger bricht dir normalerweise erst die Beine. Hey, keine Details, nicht jetzt, okay? Sinclair, da! Allmächtiger, das gibt's doch nicht. Eine monströse Mischung aus Mensch und Raubtier betrat den Kampfplatz. Der Wehrtiger ging aufrecht, hatte menschliche Arme und Beine, bis er sich plötzlich nach vorne warf und auf gewaltigen Pranken landete. Die Gliedmaße des Ungeheuers änderten ständig die Form, während die gelben Augen des Tigerkopfes starr auf uns haften blieben. Myxin setzte der Anblick schwer zu. Er begann am ganzen Leib zu zittern. Das ist das Ende. Er wird uns zerfleischen. Wir werden uns nicht widerstandslos unserem Schicksal ergeben. Was sollen wir denn machen? Wenn er springt, wirfst du dich zu Boden. Bei allen Geistern, John. Du kannst nicht mit Händen gegen einen Todesgott kämpfen. Er umkreist uns. Ja, er lässt sich Zeit. Treibt unseren Blutdruck hoch. Auch eine Art, das Essen vorzubereiten. Jetzt ist es soweit. Er kommt geradewegs auf uns zu. Zurück, Myxin! Es hat keinen Zweck. Er ist zu schnell. Auf den Boden. Was war das? Keine Ahnung. Er sprang auf mich zu und plötzlich war er verschwunden. Ah, mein Wehrtiger! Was zum Teufel habt ihr mit ihm gemacht? Auf Backe, da ist aber jemand sauer. Todesengel! Legt auf sie an! Erschießt sie! Ich will sie tot sehen! Sofort! Mein Gott, was ist das? Ein Tiger! Ein übergroßer Tiger! Er kommt auf mich zu! Zur Seite, James! Die Kugeln prallen einfach auf! Riley! Da tut doch was! Er reißt ihn in Stücke! Vorsicht, der schnappt nach dir! Was ist denn jetzt los? Verwirrt blickte sich der Chinese um und sah Damona King, die den Stein fest umklammert in ihrer Faust hielt und mit ausgestrecktem Arm auf das Ungeheuer zeigte. Zu mir, Ausgeburt der Hölle! Ich habe dich gerufen und ebenso kann ich dich wieder fortschicken. Komm her! Die Anwesenden trauten kaum ihren Augen, als die Bestie tatsächlich auf Damonas Worte hörte. Auf allen Vieren schlich das Monstrum auf die weiße Hexe zu und setzte sich mit gesenktem Haupt vor ihre Füße. Schnell! Der Kreis muss wieder geschlossen werden. Ja. Kommen Sie, Dr. Freiley. Ich kann nicht. Mein Bein. Wir helfen Ihnen. Jane, fass mit an. Beeilt euch. Ich verliere bald die Kontrolle. Wir sind soweit. Der Kreis ist geschlossen. Boten der Finsternis. Schickt zurück in die Verdammnis, was nicht in diese Welt gehört. Helft mir, die Tore zum Reich der Höllentochter aufzustoßen. Es funktioniert. Der Tiger wird transparent. Das gibt's doch nicht. Das Monster. Es ist verschwunden. Ja, aber Damona auch. Was sollen wir jetzt machen? Uns weiter festhalten? Der Kreis wird auf keinen Fall unterbrochen. Wer weiß, welche Hölle wir sonst darauf beschwören. Oder wessen Leben wir in Gefahr bringen. Wir sind soweit, Gebieterin. Warte, Asmodina, wir können nichts dafür, dass der Wehrtiger verschwunden ist. Du brauchst es gar nicht zu versuchen, Sinclair. Ich habe die Möglichkeit, es hier und jetzt zu Ende zu bringen. Und diesmal werde ich nicht zögern. Auf mein Zeichen! Asmodina! Und? Nicht! Was ist los? Warum sagt sie nichts mehr? Ich weiß nicht. Vielleicht will sie den Moment in die Länge ziehen. Übertreibt sie nicht ein wenig? Myxin und ich schauten uns ratlos an, begriffen nicht, was hier geschah. Sowohl Asmodina als auch die Todesengel bewegten sich nicht mehr. Es schien, als wäre die Zeit einfach eingefroren, als hätte... Vorsicht! Habt keine Angst, er wird euch nichts tun. Wer sind Sie? Legt eure Hände auf diesen Stein. Wir müssen von hier weg. Sie sind Damona King, nicht wahr? Es ist jetzt nicht die Zeit für Diskussionen. Meine Kraft schwindet und ich weiß nicht, wie lange ich unseren Freund hier noch in Schach halten kann. Wir müssen zurück in unsere Welt. Schnell! Hier, meine Hand. Und jetzt du, Myxin. Nein, ich kann nicht. Ach, was hast du denn jetzt schon wieder? Die Welt, in die ihr zurückkehrt, ist nicht meine Welt. Na, diese hier ist es ja wohl auch nicht, oder? Nun mach schon, es ist deine letzte Chance. Also gut, ich gehe mit euch. Na endlich. So ist es richtig. Und nun konzentriert euch auf den Stein. Unsere Reise beginnt. Jetzt! Los! Gebieterin, sieh nur! Der Wehrtiger, er ist tot! Das darf doch nicht wahr sein! Wo sind Sinclair und Myxin? Ich weiß es nicht. Sie sind nicht mehr da. Dafür wird er mir noch büßen. Früher oder später wird er für diese Schmach bezahlen. Er oder jemand, der ihm nahe steht. Sollen wir ihn im Diesseits aufspüren und töten, wie Goran? Nein, so einfach kommt er mir nicht davon. Ich werde mir etwas Besonderes für ihn überlegen. Etwas ganz Besonderes. Sonntag, 13.22 Uhr, Covent Garden, London. Und Dr. Freiley, geht es wieder besser? Ja, er knabbert zwar noch an den Nachwirkungen eines Schocks, aber sein Zustand ist nicht mehr kritisch. Das ist gut. Ich kann nur hoffen, dass er etwas aus diesem Abenteuer gelernt hat. Ganz bestimmt. Sie sind so nachdenklich, John. Was ist los? Ach, ich frage mich, was aus Myxin geworden ist. Als wir aus Asmodinas Reich zurückkehrten, war er nicht mehr bei uns. Ja, er hat sich auf halbem Wege davon gemacht. Ich schätze, er sucht sich ein neues Zuhause. Irgendwo, weit weg von hier. Bin gespannt, ob er eins findet. Viele Freunde hat er jedenfalls nicht mehr. Zumindest im Jenseits. Sie hoffen, dass er eines Tages die Seiten wechseln wird, nicht wahr? Ein wenig. Irgendwie habe ich mich an den kleinen Magier gewöhnt. Ich glaube nicht, dass er durch und durch böse ist. Wenn Sie es sagen. Ich drücke Ihnen jedenfalls die Daumen. Und was haben Sie jetzt vor? Mal sehen, wohin mich mein Stein führt. Sie wissen doch selbst, dass das Böse niemals schläft. Werden wir uns wiedersehen? Das hoffe ich, John. Das hoffe ich. Sonntag, 20 Meilen östlich des Heathrow Airport. Dieses Wesen da draußen wartet nur darauf, dass wir einen Fehler machen. Habe ich leider heute den Deck vergessen. Ich muss wissen, wo du zu uns stehst. Nee, wie, nicht wo. Zuko, John hier. Mach dich bereit. Wir fahren so schnell, müssen wir nämlich nach. Der schwarze Vampir befindet sich bereits auf dem Weg zu John Sinclair, um ihm von deiner Geschanke... In einer braun-roten Blutlache, die zum größten Teil schon in den Boden gesickert und angetrunken. Und mit Shao als Geißel hätte er die Überhand. Oberhand. Diese Eiswürste... Würste. Eiswürste. Wo bleibt der Defibrillator? Wo bleibt der Defibrillator? Wie heißt das Scheißteil? Wo bleibt der Defibrillator? Das ist ein furchtbares Wort. Furchtbar. Defibrillator. Ich fange nochmal von vorne an, es wird nichts. Die Maiden fahren mit Bier in der Kutsche? Wir sind mit dem Helikopter in den See ge... Und ich brauche Sie hoffentlich nicht darauf hinzuweisen, dass dieser Fall bis auf weiteres Sie sagen nichts. Sie haben uns gesehen! Scheiße. In der Nacht stellt sich der Strom automatisch Endlich zeigten die Kugeln... Ich kann es nicht. Du kannst sprechen? Oh Gott. Lass die Waffe fallen, James. Warte, Asmodina. Wir können nichts dafür, dass der... Tretet näher. Das war schon mal in die Nase gerutscht. Klasse. Warte, Magenknochen. Schnauze, du da unten, du. Auf den Boden! Werft euch auf den Boden! Oh Gott. Ihr verfluchten Hexen, wohin habt ihr die beiden... Gerade wollte er seinem Kumpan Harry Salem sein Leid klagen. Sir, Grimes... Oh Gott, oh Gott, oh Gott.